An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen gewiss nicht und auch an Medienerfahrung haben Côme Duny und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den vergangenen Wochen einiges gesammelt, schließlich waren sie oft im französischen Fernsehen unterwegs. Jetzt wollen sie ihre Bekanntheit also nutzen, um das Heft innerhalb der Gelbwestenbewegung in die Hand zu nehmen, natürlich strikt im Namen der Bürger. Wir wollen eine ganz neuartige Partei sein. Wir werden eine Plattform schaffen, mit der wir unsere Mitbürger ganz einfach mit nach Brüssel nehmen. Wenn es dort ein Gesetz zu entscheiden gilt, werden wir es den Bürgern auf dieser Plattform zur Abstimmung stellen und die Entscheidung des Volkes respektieren. Erläuterte Côme Duny laut Gründungsmitteilung auf Platz 2 der Liste für die Europawahl. Diese Liste nennt sich selbst Sammelbewegung für ein Bürgerbegehren. Der Name ist mit Bedacht gewählt, denn Bürgerbegehren gehören zu den wenigen Forderungen der Gelbwesten, hinter denen sich viele Menschen aus unterschiedlichsten Schichten und Kreisen der französischen Gesellschaft versammeln lassen. Auf weitere Forderungen verzichtete die Liste vorläufig wohl aus gutem Grund. Schließlich galt die Gründung einer Gelbwestenliste als großes Wagnis, eben weil die Protestbewegung so extrem unterschiedlich ist. Das Hauen und Stechen innerhalb der Gelbwesten, wer diese nach außen repräsentieren kann oder darf, ist jedenfalls längst eröffnet. Wir sagen, eine Liste bei der Europawahl ja, aber eine Liste, die alle Gelbwesten repräsentiert, eine echte politische Sammelbewegung. An erster Stelle stehen da nicht die Europawahlen, sondern unsere sozialen Forderungen. Unsere Bewegung ist ja vor allem erstmal unpolitisch. Ätzte etwa David Poulain, einer der Sprecher einer Gruppe, die sich selbst konstruktive Gelbwesten nennt und wohl auch gerne mit einer Liste dabei gewesen wäre. Letztendlich geht es beim Rennen um die Europawahl schließlich auch um Einfluss und lukrative Sitze im EU-Parlament. Nach einer aktuellen Umfrage könnte eine Liste der Gelbwesten auf 13% der Stimmen in Frankreich hoffen. Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn in der Umfrage ging es allgemein um eine Liste der Gelbwesten, nicht aber um die Liste, die jetzt gegründet wurde. Trotzdem geht vor allem beim Rassemblement National von Marine Le Pen die Angst um, denn die meisten Stimmen fürchten die Rechtsextremen, dürften sich die Gelbwesten bei ihnen klauen. Ich habe das Gefühl, dass viele, die auf die Straße gegangen sind, gerade dem unpolitischen Charakter der Bewegung verbunden waren. Reagierte Jordan Bardella, Spitzenkandidat des Rassemblement National bei der Europawahl, fast schon etwas eingeschnappt auf die Listengründung. Im Regierungslager dagegen hält sich die Furcht eher in Grenzen. Ich bin froh, weil die Leute, die sagen, die Politik sei nicht gut, die Wut haben, die gelben Westen jetzt endlich niederlegen und eine Liste für die Wahlen aufstellen, Vorschläge machen, ein Programm aufstellen, sagte etwa Regierungssprecher Benjamin Griveaux im Radiosender Radio Classique. Wohl wissend, dass die Suche nach einem gemeinsamen Programm die Gelbwesten eher auseinandertreiben als einigen dürfte. Éric Drouet, einer der radikalen Vertreter der Bewegung, teilte bereits mit, echte Gelbwesten würden keine Listen gründen. Gut möglich also, dass mit der Listengründung vor allem die Spaltung der Bewegung Fahrt aufnimmt.